marsch der Assistent zur Masterbanda John Mamo, il marsch in ismu Valley of Roses, und marsch in Mississa ismu Carmen, il compositor tiau ua Paul Schembri.